Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas schickte den Fischern, Technikern und Funktionären des Fischfangbetriebes Daegyong in Nampo, die unter dem Banner der Priorität der selbstständigen Entwicklung im 200-Tage-Kampf der Treue beim Fischfang neuere Taten vollbringen, ein Gratulationsschreiben. Am 21. September gab es eine Veranstaltung zur Übermittlung des Schreibens, an der die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Belegschaft des Fischfangbetriebes teilnahmen. Im Gratulationsschreiben schätzte das ZK der PDAK alle Fischer, Techniker und Funktionäre des Fischfangbetriebes Daegyong in Nampo hoch, die mit dem revolutionären Geist von Daegdo und mit der Macht der selbstständigen Entwicklung im Fischereigebiet auf dem koreanischen Westmeer beim Fischfang Großtaten vollbringen und bei der Durchsetzung der Idee der Partei und bei der Verteidigung der Parteipolitik große Erfolge erzielen.